kleine Jane gerade 18 war, führte sie der Jean in die Dancing Bar. Doch am nächsten Tag fragte die Mama: Kind, warum warst du erst heute Morgen da? Schuld war nur der Bossa Nova. Doch die kleine Jane blieb nicht immer klein. Erst bekam sie Jim, dann ein Töchterlein.